Yes, yes, yes, ja, es ist Mr. Mochi, Lübeck heftig, 23, aka Mr. Mochiton. Ey, check es einfach ab, check es aus, ja, denn hier geht's gut ab, könnt man sagen. Check den Fick aus, ja. Ey, ich baller Bombos Phosphor und trinke Phosphor, gib Verdurst in dem Pfosten. Yo, deine Ho lässt sich durchoxen, Lübeck 23, flow bunt als ein Buschkasten. Eure Tracks sind Fusch, Spasten. Ey, gib mal lieber Cocks, Hacken, Tonsen macht sich durch ein Split breiter als Skinny Skills durch Mother Longstail Jacken. Yo, der Major lässt Majors Majoran harzen. So sieht's nämlich aus, Player. Und du hältst besser dein Maul wie ein Tauchlehrer, sonst kommt Mochi und fick dich mit nem Taser, denn deine Flows sind Standard wie im Ami-Streifen-Pager. Yes, yes, ja, komm mal klar, ich Sau-Fader. Und dann geht's fröhlich weiter, denn Digga, kein Zweiter, hier ist Zeit-Tighter. Im Rap bist du Zeiter, weiter nichts weiter, nichts weiter. Mochi-Ton, der Hochglanz-Shit-Leister, hier. Das geht raus an alle Dichter und Denker, Banker oder Klempner, an jedem realen Gangster, an alle gegen den Stromlenker und Oldschooler, die noch auf Tonbänder rhyme. Ey, raus damit an alle Dichter und Denker, Banker oder Klempner, an jedem realen Gangster, an alle gegen den Stromlenker und Oldschooler, die noch auf Tonbänder rhyme. Ey, du bist hilfloser als Mr. Salamanca, wenn ich am Abflohen bin wie ein Airboat im Wildwasser oder Öltanker. Du und deine Jungs seid keine Milf, sondern Gilfhunter. Sprachgewandter Rap-Panther, hiernach versuchst du dich besser als Trash-Punker oder Fun-Sammler. Mochi bald auf Werbebanner, der Champion trägt da wie Dorf Cool Water, während du mit deinen Jungs chillst, Sander sniffst. Trifft sich Mochiton mit Kings im Biss und verhökert seinen Shit. Dann regel ich mir ein Trip, welches ich nur mit meinem Schiff erreichen kann als Haustier im Komodo-Waran. Ey, und dann schleuder ich Lines wie Flan mit nem Katapult von Kamm bis in deine Hook, Digga. So sieht's nämlich aus, hier kommt der Beat-Ficker, Flyer als ein Skispringer auf Schanze, ey. Yes, ja, das geht raus an alle Dichter und Denker, Banker oder Klempner, an jedem realen Gangster, an alle gegen den Stromlenker und Oldschooler, die noch auf Tonbänder rhyme, ey. Raus damit an alle Dichter und Denker, Banker oder Klempner, an jedem realen Gangster, an alle gegen den Stromlenker und Oldschooler, die noch auf Tonbänder rhyme. Ey, während ich den Beat krass durch die Gegend schieß, trink ich Chivas. Einfach nur ein Junge, der das Leben genießt. Was bitte ist daran auszusetzen? Das Leben ist zu kurz, um mich über jeden Furz derbe lang aufzuregen. Ich würde sagen, dass die meisten Rapper erstmal mit ihrem Psychiater reden, bevor sie weitermachen, ihre depressiven Gedankengänge dann auch in Texte zu verfassen. Ey, was zur Hölle geht ab? Die meisten Rapper sind vorhersehbarer als die T-Shirt-Wahl von Beavis und Butthead. Aber fuck, werd während ich morgens um 6 mein Zwiebelnäpperchen snack, hatte ich schon mehr Deal als ich auf 5 Track. Digga, der King trägt Air Max und Chile 62. Ist stark vergesslich, aber float so derbelässig, dass deine Braut sich sofort breitbeinig auf den Teppich setzt. Ich weiß nicht, ich schätz das. Diese Junkie Slut zu Hause nackt, Knie beugen über Bonghälsen macht Halfpipe. Du denkst, was rotzen der hier für Flinten? Im Anzug gleich grinsen, werde ich jetzt von vorn und hinten tief in deinem Schatz verschwinden wie Piraten. Haken meinem Garten und vergraben dein Tape dort. Mein Flow geht auf und ab wie in einer Halfpipe im Skateboard. Mochiton, der Underdog, und du bist der behässlich, Lübecker heftig. Yeah, das geht raus an alle Dichter und Denker, Banker oder Klempner, an jedem realen Gangster, an alle gegen den Stromlenker und Oldschooler, die noch auf Tonbänder rhyme. Ey, raus damit an alle Dichter und Denker, Banker oder Klempner, an jedem realen Gangster, an alle gegen den Stromlenker und Oldschooler, die noch auf Tonbänder rhyme.